Feuerwerkskörper sind seit Jahren nicht mehr aus Fußballstadien wegzudenken. Durch das Pyrotechnikgesetz sollen Bilder von leuchtenden Rauchschwaden aber der Vergangenheit angehören. Das Innenministerium will mit dem Gesetz vor allem dem Missbrauch von Pyrotechnik ein Ende setzen. Damit geht man allerdings mit Fangruppen auf Konfrontationskurs. Bereits in der Herbstsaison demonstrierten Fanclubs im ganzen Land gegen diesen Beschluss. Magister Alexander Stankl ist Urgestein der Fanszene des SK Sturm und mit seinem Online-Video- und Fotoportal ständiger Begleiter der schwarz-weißen Fanszene. Pyrotechnik war und ist ein fixer und über Jahre etablierter Bestandteil der Fanszene. Und es ist einfach ein Element, das ganz wesentlich für die Stimmung und für die Atmosphäre im Stadion ist. Die Argumentation seitens des Gesetzgebers, dass schon so viele Verletzungen passiert seien, kann Stankl nicht nachvollziehen. Dafür fehlen seiner Meinung nach auch die konkreten Fakten. Vielmehr sieht er in Zukunft weitere Probleme aufkommen. Man könnte damit auch die eine oder andere Eskalation heraufbeschwören, weil man ganz einfach von einem Element ausgeht, das bisher sehr problemlos gehandhabt wurde und auf einmal ist es verboten. Das sehe ich natürlich als sehr problematisch. Oberstleutnant Manfred Komaritzky ist Leiter der Cobra Süd und somit für die Exekution des Gesetzes zuständig. Die Gefahren von Feuerwerkskörpern sind ihm gut bekannt. Massiv hohe Temperaturen. Es ist schwer, bis gar nicht zu löschen. Es ist ja dafür gerichtet worden, so ein Bengale, dass er ein Notzeichen im Wasser ist. Dann ist er mit Wasser ja nicht löschbar. Die Aufregung der Fußballfans kann er durchwegs verstehen, da ja beispielsweise bei Skirennen wie zuletzt in Schladming ohne Folgen Feuerwerkskörper gezündet wurden. Dabei gilt das Gesetz für alle öffentlichen Sportveranstaltungen. In Zusammenarbeit mit dem Innenministerium ist man jedoch um Besserung bemüht. Wir müssen schauen, dass wir da wirklich auch alle gleichstellen. Der Fußballfan ist kein schlimmerer, schlechterer Fan als der Skifan. Wir haben eigentlich tolle Fans. Wir haben wenig wirkliche Gewalt, wenn man das vergleicht mit dem Ausland. Und ich denke mir, es soll ja auch so bleiben. Dass Fans also nicht davon absehen werden, weiterhin Bengalen zu zünden, ist anzunehmen. Von Kooperation ist man augenblicklich weit entfernt. Erst konkrete Maßnahmen der Polizei werden zeigen, wie sich dieses Problem weiterentwickelt.